Es ist herrlich, Gott als Vater zu kennen, ein Kind Gottes zu sein. Wir haben noch ein kleines Lied, ein Loblied, um zu danken. Lass dein Wort mich tragen, wie ein Königskind. Von früher Morgenstund bis in die tiefe Nacht, füll mein Herz aufs Neu mit deiner Kraft. Preis sei dir. Preis sei dir, o Herr, preis sei dir. Du kennst meine Tränen, kennst all meinen Streit. Nie werd ich mich schämen deiner Herrlichkeit. Von früher Morgenstund bis in die tiefe Nacht, füll mein Herz aufs Neu mit deiner Kraft. O Jesus, preis sei dir, preis sei dir, o Preis sei dir, O Herr, preis sei dir.